Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast. Ach, wir fangen schon an? Wir fangen schon an, ja. Ich dachte, dass du jetzt wartest, bis eine rote Ampel kommt und ich mir das Mikro wieder an den... Bis dahin sind wir zu Hause. Kannst du auch. Wir können auch warten. Nee, aber Jörn, du hältst die ganze Zeit. Nee, komm, jetzt sind wir dabei. Ja, jetzt Episode 432. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Gar nicht, nee, überhaupt nicht. Nee. Wir sind im Auto unterwegs mit dem neuen geilen Equipment, das geil, es ermöglicht, so geil, viel geilere Podcast-Aufnahmen während der Fahrt zu machen. Also nur von der Audioqualität her. Inhalt. Hammer. Oh, wieso werden jetzt alle Ampeln grün? Gesche wollte gerne an der roten Ampel ihr... Ach, komm, ich kann das auch während, ich mache das jetzt während der Fahrt, ist mir jetzt egal. Ich kann das nicht ertragen, wenn du das... Oh ja, du kannst lenken einfach, sehr wie gut. Wie so ein Fahrlehrer lenke ich hier. Greifst du ungefragt einfach ins... So, jetzt habe ich das an Gurt. Ja, fantastisch. Wir kommen frisch aus dem Erlebniswald Trappenkamp. Nee, wir kommen aus Kiel, wir waren gerade bei meinen Eltern. Ja. War so schlimm, dass du das einfach schon jetzt wieder verdrängt hast. Naja, aber die Fahrt, der Anlass für die Fahrt war ja, dahin zu fahren. Da war Weihnachtsmarkt. Ich habe ein Interview mit jemandem geführt, der nicht nichts, meine mit dem, Eltern sind super, nichts mit dem Weihnachtsmarkt zu tun hatte. Und dann sind wir auf dem Rückweg noch bei deinen Eltern gewesen. Und das war sehr schön, wie immer. Wie im Danke. Ja. Familie ist Familie, ne? Ja, kann man Familie, sich nicht aussuchen. La Familie, ja. Junge. Ich. Was denn? Sollen ich wir überle- das, was? Das Radio vielleicht ausmachen? Ja, du, das ist eine Idee. Oder? Achso, man kann das nicht ausmachen, wenn man navigiert. Entschuldigung, wir machen so. Ja. Eine rote Ampel. Jetzt ist eine rote Zum Glück Ampel, ist wo die wir Ampel alles rot geklärt haben. Ja. Arbeitsmäßig war ich, das war auch spannend, diese Woche beim Grünkohlessen. Das war letzte Woche schon. Wieso habe ich das denn? Ach so, genau. Ich war letzte Woche beim Grünkohlessen, SPD Kiel Süd. Das ist jetzt vor dem Bundesparteitag der SPD gelaufen, der Beitrag. Das war sehr schön. Ich war außerdem in Timmendorfer Strand wegen der Bahnfahren. Hinterlandanbindung für die feste Fehmarn Weltquerung, Riesenstreitthema. Und vor allen Dingen war da ja. Ja. Du denn, darfst, ich weiß nicht, ob du das bewerten darfst, aus journalistischen. Aber ich darf. Ist ja mein privater Podcast. Ich bin ja hier nicht dienstlich. Aber sag du mal, wie bewertest du das? Ich finde, die Bahn hat einen Arsch offen. So. Nur kurz zur Erklärung, worum es eigentlich geht. Dänemark baut einen Tunnel zwischen Lolland und Fehmarn und bezahlt den auch, weil die Verkehre so stark sind. Ostseeraum, Wachstumsregionen, gibt immer mehr Güterverkehr und die Leute stehen sich die Reifen platt vor der Fähre in Puttgarden und in Rødby auf der anderen Seite. Und deswegen sagen die Dänen, wir wollen jetzt einen Tunnel bauen. Wir sind da mit dem Schiff noch nicht rübergefahren. Genau. Haben wir das erzählt? Um diese Strecke geht es. Genau. Hört doch nochmal Folge nochmal reinschneiden. Ja, genau. Da haben wir darüber das geredet, erzählt, wie wir mit dem Schiff von Fehmarn darüber gefahren sind. Da war nichts auf der anderen Seite. Nee. Also und Dänemark, aber in dem Ort nicht. Jetzt soll da bald eine Autobahn sein und eine Bahnverbindung. Und das Gegenstück dazu, Autobahn und Bahnverbindung, muss Deutschland da an den Tunnel ranbauen. Bis 2029 soll der ganze Bums fertig sein. Und sie haben sich überlegt, dass sie dann die bestehende Bahnstrecke, die sogenannte Bäderbahn, einstellen. Und muss ich hier? Ja, du musst hier auf dieser Spur. Achso, ich soll Richtung Eckernförde auch fahren, da, ne? Wo wir wohnen. Wir wohnen nicht in... Ja, aber dahinter. Also, ja, das stimmt. Von hier aus... So. Bin fast falsch gefahren. Und diese Bäderbahn, da fahren jedes Jahr 1,2 Millionen Menschen mit, 400.000 alleine bis Timmendorfer Strand. Und jetzt kommt der geile Scheiß. Der Bahnhof, der jetzt in Timmendorfer Strand ist, der wird dann auch weg sein, den gibt es nicht mehr. Dann fährt man nur noch von Lübeck bis Ratekau und steigt da in Bus, um nach Timmendorfer Strand zu fahren. Und da sagt natürlich die Gemeinde Timmendorfer Strand, Macke. Ja, aber zu Recht. Ja, voll. Und wir wohnen ja in einem Dorf, wo das auch gerade Thema ist mit der Bahn. Und können wir vielleicht ja gleich nochmal drüber reden. Und ja, das ist natürlich total wichtig. Genau. Gerade in den kleinen, wir reden alle darüber, weniger Autofahren, bla blub, dieses, das. Solche Orte, Kleinstädte oder Dörfer auch, die wachsen ja auch dadurch und vieles orientiert sich ja danach, ob irgendwo ein Bahnhof ist. Ein Riesebü ist es ja so auch. Genau. Unter anderem, aber das ist halt das Hauptdorf und dann ist da auch Hauptdorf von Schwansen, ist da auch der Bahnhof, ne? Ja. Und wenn man einfach jetzt sagt, ja, okay, diese und jene Orte, ihr habt jetzt einfach dann keine Bahnanbindung mehr, zack, weg. Ja. Das geht gar nicht. Das ist einfach. Und das sind, also es ist ja nicht nur Tourismus, sondern es sind natürlich dann auch die Leute, die im Tourismus arbeiten. Der Ort lebt zu 90% davon. Die Leute, die in den Hotels, in den Restaurants arbeiten, in den Läden, in der Stadt arbeiten, in der Gemeinde, die sind natürlich alle da nicht wohnhaft, sondern die pendeln dann auch von irgendwo herein mit dem Zug. Dann gibt es irgendwie so ein Wiedereingliederungswerk, wo benachteiligte Jugendliche irgendwie dann auf den ersten Arbeitsmarkt geschleust werden. Die kommen sowieso schon nicht mit ihrem Leben klar. Und da sagte die Leiterin dieser Einrichtung, wenn die jetzt Bus fahren sollen, immer wenn der Zug ausfällt, warum auch immer, dann kannst du die eine Woche lang vergessen. Weil die halt so sozialphobisch sind beispielsweise, dass sie sich einfach auch nicht in vollen Bus drängeln können. Oh ja, ich meine, das ist schon... So, das ist auch schon für Leute ohne Sozialphobie. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist auch für komplett ableite und so Menschen auch schon kacke. Ja. So, und dann ist dann noch irgendwie ein großer Wurstwarenfabrikant, dessen Geschäftsführerin sagte, wenn sie hat im Augenblick Bewerbungsgespräche mit jungen Leuten, die sagen, wie wollen sie denn den Standortnachteil Timmendorfer Strand ausgleichen? Wo sie im ersten Moment so für sich denkt, so, hä? Nachteil? Timmendorfer Strand ist doch voll geil hier. Geil hier, bester Ort von Welt. Aber die sagt halt auch, die Leute wollen eben einfach nicht mit dem Auto fahren müssen, sondern sie wollen gerne in den Zug steigen und dann mit dem Klapprad zur Arbeit. Und wenn das nicht funktioniert, dann bewerben die sich woanders. Ja, ich finde halt auch, es macht total viel aus. Ich sag nochmal, auch für uns, wir haben uns immer verkleinert vom Wohnort her, von Kiel. Na gut, wir waren schon mal im Dorf zwischendurch, aber das ist ja, war ja auch eher Heide. Also Lohe war ja mehr quasi Heide. Lohe ist wie, ja. Und dann Husum und jetzt noch eine Nummer kleiner. Aber ich glaube, von zum Beispiel, auch wenn wir jetzt von der Kleinstadt aufs Dorf gezogen sind, alleine die Tatsache, auch wenn die Bahn im Moment ja noch nicht fährt in Riesebühl, dass da ein Bahnhof ist, das macht den Schritt nicht so groß. Jetzt zum Beispiel Husum-Riesebühl. Wir werden nicht mehr vorstellen, wir würden jetzt auf dem Dorf ohne Bahnhof ziehen. Ja, klar. Das wäre ein größerer Schritt. Obwohl wir gar nicht wahnsinnig auf Bahn fahren. Du öfter als ich. Ich versuch's zumindest, ne? Genau. Aber immer mit dem Punkt, wir wollen kein zweites Auto haben. Ja. So, wenn wir jetzt irgendwo wohnen würden, wo kein Bahnhof ist, müssen wir ein zweites Auto haben. Genau. Es zum geht Beispiel nicht. In Siesebü. In Siesebü zum Beispiel, unserem Nachbarort, könnten wir ohne zweites Auto wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer beide unserer Arbeit. Vielleicht, wenn ich dann immer irgendwie morgens dich nach Eckernförde fahren würde mit dem Auto, dann könntest du von da mit dem Zug nach Kiel fahren und wenn du dann irgendwo anders berichten musst, von da dann mit einem Carsharing oder so, irgendwie so ein Konstrukt, klar, kann man theoretisch machen, wirst aber auch bekloppt bei. Komplett. Schon beim drüber nachdenken. Auf jeden Fall kann ich es einfach verstehen, dass die Leute Timmendorfer Strand und mehreren Orten, glaube ich, noch, die betroffen sind. Ja. Dass sie halt einfach richtig wütend sind, dass denen die Bahn einfach dann, die Bahnanbindung weggenommen werden soll. Ja. Also das sind noch zwei andere Orte, die da betroffen sind. Da wird der Bahnhof nur um wenige hundert Meter verlegt, um an diese neue Bahntrasse ranzukommen. Also Timmendorfer Strand ist der einzige von denen, der wirklich rausfallen soll. Das ist echt übel. Und wo das Land auch sagt, ja, also es gibt ein Rechtsgutachten, das Timmendorfer Strand in Auftrag gegeben hat, von einem Verwaltungsexperten, der sagt, naja, es gibt irgendwie mehr Gründe, die gegen die Schließung dieser Bahnstrecke sprechen, als es Gründe gibt, die dafür sprechen. Denn die Gründe dafür sind halt null. Also das ist auch rechtlich nicht so ganz einfach, wie sich das vorstellen. Und da sagt das Verkehrsministerium des Landes und auch die Deutsche Bahn, ja, nehmen wir zur Kenntnis, aber wir halten trotzdem an diesen Plänen fest. Also die zweifeln einfach dieses Rechtsgutachten an und riskieren damit, so sagt es dieser Verwaltungsrechtler auf dem Termin, dass sie dann eben, dass dann das Eisenbahnbundesamt der Stilllegung der Strecke nicht zustimmt und das ist die Voraussetzung dafür, dass die neue Strecke überhaupt gebaut werden kann. Also das wird alles noch spaßig werden und ob sie das alles in den nächsten nicht mehr ganz 6 Jahren hingekriegt haben werden, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe jetzt mehrere Sachen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Okay, wir machen ein ganz neues Thema. Erstens fühlt sich komplett komisch an, gerade dass wir podcasten, weil wir nicht, also ich spreche ja nicht gerade in Mikro, du hältst auch kein Handy hoch. Ich habe hier jetzt ich spreche in Mikro, aber ich habe es nicht vor der Nase. Ja. Wir unterhalten uns einfach. Oh Gott, das klingt jetzt richtig blöd, wenn ich das so sage, ne? Ja, naja, wir haben halt diese Ansteckmikros. Wir haben so Ansteckmikros im Auto und ich finde das irgendwie. Du hast auch nichts vor der Nase, wo jetzt steht, dass doch, die hier, Aufnahme läuft? Da. Ah, okay, das habe ich das nicht so aus kleines, Augenwinkel. Das, ich gucke auf die Straße, ja, wegen Leben retten und so. Ja, dann ja, wollte ich dich noch fragen, wo nochmal der Tempomat hier angeht. Du an der linken Seite vom Lenkrad unten in der Mitte ist eine Taste Set. Da, genau. Und wenn ich den das drücke, dann hakt dann das Tempo ein, das was Tempo ich gerade fahre. Was du gerade fährst, genau. Und wenn ich die, später das Gas oder Bremse anticke, geht es automatisch raus, so wie beim richtig, anderen Auto auch. Genau. Ich bin nicht so schlau mit Autos. Leute, lacht mich nicht aus. Ja, und wir haben ja auch ein neues Auto, das in seinen Bedienelementen einfach anders ist. Ja, und, also das mit dem alte Tempomat, war das alte war besser, weil das ein Hebel war. Und muss hier man fairerweise ganz sagen. Verschiedene Knöpfe. Genau. Man muss immer umgreifen am Lenkrad. Ja, ich will auch nicht runtergucken, weil ich auf die Straße gucke, um uns das Leben zu retten. Ja, danke. Im Sekundentakt. Super, finde ich gut. Ja. Bin ich richtig Fan von. Leben? Leben retten, dass du das machst für uns. Grundsätzlich. Ja. Ich finde auch. Mir ist warm, ich muss meine Mütze abnehmen. Sehr gut. Möchtest du vielleicht auch die Spur wechseln, weil wir sonst nach Gettorf abbiegen? Die Spur? Ja. Ich habe gerade verstanden, Schuhe. Und achso, dachte so, was haben denn meine Schuhe damit zu tun, ob wir nach Gettorf fahren? 7-Meilen-Stiefel. Hier wird ist die Spur zur Abbiegespur. Genau. Ja, hatte ich vergessen. Ja. Da gewinnt Tüttendorf. Tüttendorf. Ich finde das immer unanständig. Oh. Witzig. Aber auch ansonsten war dieses Wochenende ja geprägt von einem Roadtrip Sondergleichen. Die erste echte Langstreckenfahrt. Sondergleichen. Ja, was denn? Wir sind also, mit diesem Auto noch nie so weit unterwegs gewesen. Ja, das stimmt. So. Weil wir auch noch gar nicht mit dem Auto weit unterwegs waren. Ja, gut, okay. Wir sind nach Cuxhaven gefahren, denn da urlauben gerade meine Eltern und die haben wir besucht. Ja. Wenn die schon mal in der Nähe sind, was sind schon 4 Stunden Fahrt? 3,5. 3,5. Was sind schon 4 Stunden Fahrt? 4 Stunden Fahrt sind 3,5 Stunden von was? Genau. Da sind wir hingefahren, sind ein bisschen spaziert. Du warst im Leguano-Store. Ja, ich habe mir neue Schuhe gekauft, die super flauschig und warm sind, aber leider nicht ganz so wasserfest, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja, unsere Hörer wissen das natürlich, aber erklär es mir bitte nochmal, was ist Leguano? Dankeschön. Ja. Also Schuhe, die sich aber nicht so anfühlen wie Schuhe. Richtig? Ja, mit so einer dünnen Sohle halt und so. Ja. Ja, also ich laufe ja auch sonst gerne barfuß und wollte ich mir mal Barfußschuhe angewöhnen, hatte für den Sommer schon welche. Jetzt wollte ich die Wintervariante, die sind aber alle nur wasserabweisend und nicht wasserfest. Dann hat sie die noch so ein bisschen imprägniert und dann habe ich noch wasserfeste Socken dazu. Ja, habe ich es aber in Trappenkamp festgestellt, dass eine Stunde durch einen nassen Wald dann auch dieses Konstrukt mit Imprägnierung und wasserfeste Socken an Grenzen bringt. Also werde ich für diese Art von Spaziergängen doch nochmal andere Schuhe. Ich habe tatsächlich keine wasserfesten Schuhe im Moment. Also keine dafür. Ja, dann wird's mit denen ich 10 Minuten in der Pfütze stehen kann. Und ja, nee, das ist ja Mist. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. Genau. Ja, und auf dem Rückweg haben wir noch einen Abstecher nach Hamburg gemacht. Weil da eine Freundin Geburtstag gefeiert hat, frühere Kollegin, die hat mich, ich kannte das Wort nur so am Rande als ihren Büro-Ehemann bezeichnet. Hast du das gestern zum ersten Mal aus ihrem Mund gehört? Ja, habe ich. Ach so, weil sie hat das so gesagt, als ob das immer schon so euer Ding gewesen wäre. Nee, komplett nicht. Jörn ist ja mein Büro-Ehemann und du so, oder war mein Büro-Mann und du so, Was? Ja, also. Aber es stimmt ja auch. Ja, natürlich stimmt's. Also, es ist ja, also, alles, was in diesem Büro stattgefunden hat, hat grundsätzliche Anklänge an eine Ehe. Wir haben uns von unserem Tag erzählt und wie scheiße alles ist. Und so ähnlich wie wir uns, oder wie ich manchmal sage, heute gehe ich ja wirklich früher ins Bett und wir gucken nur eine Folge bei Netflix und es dann doch irgendwie Mitternacht wird. Janine und ich uns regelmäßig erzählt, dass wir aber heute wirklich pünktlich Feierabend machen. Apropos, gucken wir gleich noch Netflix, diese bekloppte Norweger-Serie zu Ende. Ja, da wollte ich auch gerade noch drauf kommen. Wir haben auf Empfehlung von Ole mit Norseman angefangen. Von Ole? Ja. Welchen Ole? Blathering-Ole. Gorkam Ole? Ja. Ach, der hat die, wieso hat der dir das empfohlen? Weiß ich nicht mehr. Der hat das ich dachte, dass du das zufällig angemacht hast. Nee, das war eine Empfehlung. Ich weiß den Kontext nicht mehr. Kontext ist egal. Kontext never matters. Ja. Also das ist eine Serie über Wikinger in der Wikingerzeit und sie ist komplett Banane. Anders kann man es nicht sagen. Wird es ein bisschen mit dem Humor von Monty Python verglichen? Ja. Ja, finde ich, hat schon. Also nicht so komplett, aber hat was davon. Also einfach. Also skandinavisch halt, aber also ja, gar. Mein Schlüsselmoment waren gleich die ersten paar Minuten. Spoiler. Das ist ein harter Spoiler. Da sitzen sie auf diesem Wikingerboot und fahren wieder zurück nach Hause und freuen sich schon, dass es jetzt nach Hause geht. Und da ist dann so ein Sklave, den sie unterwegs erbeutet haben, der sich immer beschwert, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und der Informationsfluss hier ganz schlecht. Also er wüsste überhaupt gar nicht, worum es hier ginge. Und dann ist also der Häuptling Olaf, geht dann rüber und sagt so, dir ist also der Informationsfluss nicht gut genug, ich habe hier noch ein bisschen Information für dich, und haut ihm so ansatzlos auf die Nase und geht wieder weg. Und dann steht da Olaf, während dieser Sklave da so vor sich hin jammert und fragt, ob das hier irgendjemand gesehen und bezeugen hat, kann, steht Olaf vorne am Bug und spricht mit seiner rechten Hand, mit Arvid, und sagt, war diese Reaktion jetzt ein bisschen zu harsch? Und dieses ständige Hinterfragen von Sachen, die man als unbedarfter Zuschauer so einem Wikinger halt einfach zuschreibt und für den, wo wir jetzt halt sagen würden, das ist völlig normal, da geht diese Serie halt nochmal in die Tiefe und wir besprechen das dann nochmal. Das finde ich total schön. Und sie ziehen diese Witze so unglaublich in die Länge, dass es schon fast wehtut. Das war, glaube ich, auch in der ersten Folge oder in der zweiten. Dass die auch immer so sagen, wir sind ja noch in der Wikingerzeit. Ja, sowas ist auch ganz genau. So, es wäre schön, wenn wir an unserem Klo Wände hätten, aber so weit sind wir noch nicht in unserer. Ganz fantastisch. Und dann ist ja diese großartige Szene. Aber nicht zu viel spoilern, aber man kann ja skippen. Das ist mir egal, ich spoilere das jetzt. Die ist auch schon alt, die Serie ist ja nicht neu. Genau, schon mindestens anderthalb Jahre. Nee, die ist schon älter. Noch älter. Ich glaube von 2017. Ach ja, dann zählt das doch alles. Ich meine, dass zumindest die erste Staffel schon einige Jahre alt ist. Jedenfalls unterhalten sich da zwei Sklaven und der eine sagt, Mensch, heute bin ich 20 Jahre Sklave und heute werde ich in die Freiheit entlassen und ich freue mich schon so, wenn ich ein freier Mann bin. Ich betrachte so gerne Dinge. Ich sehe mir gerne Sachen an. Du willst jetzt wirklich diese ganze Szene nachher. Ja, weil sie so toll ist. Aber sie ist besser, wenn man sie sieht. Also vielleicht skippt es lieber. Es geht um Sehen. Skippt es lieber jetzt, Jörn, und guckt euch die Serie an. Aber für alle anderen, die das partout nicht wollen, Jörn, bitte weiter. Danke, dass ich in meinem Podcast das erzählen darf. Danke. Also ich finde auch, dass ich in unserem Podcast hier so ein bisschen auch den Überblick behalte, auch an das Wohl unserer Hörer und Hörerinnen denke, die nicht gespoilert, also werden wollen oder. Alter Jörn, ich hasse das. Du kannst nicht dieses Ja sagen und dabei einatmen. Das ist einfach widerlich, wenn. Das macht man nicht. Mach es nicht nochmal. Ich weiß, du willst es jetzt direkt nochmal machen. Mach es nicht. Einatmen und dabei reden ist echt nicht schön. Wir erinnern uns. Das Gespräch hat eigentlich damit angefangen, dass ich eine Szene aus der Serie Norsemen von Netflix zusammenfassen wollte, in der sich zwei Sklaven darüber unterhalten, dass einer von den beiden ja jetzt dann demnächst freigelassen wird und er freut sich darauf, sich die Natur anzugucken, Dinge zu betrachten, zu beäugen, optisch in sich aufzunehmen. Und zur gleichen Zeit ist einer der Wikinger gerade sehr sauer und stürmt raus auf den Bogenschießplatz und hat halt seinen Pfeil und Bogen und macht da irgendwelches Training. Und dann schalten sie immer wieder um zu diesem Sklaven, der ständig neue Synonyme findet dafür, was er alles mit seinen Augen machen will. Und Arvid schießt den Pfeil, wird abgelenkt, der Pfeil fliegt viel zu hoch am Ziel vorbei. Und dann sagt dieser Sklave, das ist ja interessant, was ist denn das da in der Luft? Nee, du, Entschuldigung. Natürlich, jetzt, klar, ich weiß, ihr habt die Serie jetzt nicht musst du es nochmal, weil es ist noch besser. Er schießt in einen Pfeil und man denkt schon, der landet aber noch gar nicht da. Dann wird nochmal hin und her geschnitten und dann nimmt er zum ersten Mal zwei Pfeile. Er nimmt zwei Pfeile und schießt die gleichzeitig ab. Ich finde, das ist wichtig an dieser Szene. Aha. Weil dann weißt du ja, okay. Du weißt einfach dann. Jedenfalls denkt man ja schon beim ersten Schuss, okay, das geht ins Auge. Und dann schießt er auch noch zwei Pfeile ab. Und der Typ betrachtet dann, da ist doch irgendwas in der Luft. Ah, das ist ja total interessant. Und es fliegt genau auf uns zu. So vorne so spitz auf. Und er guckt so. Und dann hat er halt zwei Pfeile in den Augen stecken und wird nie wieder irgendwas sehen können. Okay, sag nee, ich habe da nicht hingeguckt mehr. Ja. Deswegen wollen wir es jetzt auch nicht mehr im Detail besprechen. Nee, ist auch unappetitlich. Ist überhaupt, würde ich sagen, die Serie, also falls ihr die, vielleicht sind wir auch so late to the party und alle kennen die schon. Sagen mit so, Sicherheit. Ich schaue es echt jetzt. Wollt ihr uns ver... So. Aber falls ihr die noch nicht kennt, das ist wirklich witzig. Aber es ist auch also wenn ihr Splatter nicht so mögt oder Fäkalhumor oder so, dann lieber nicht. Ja. Ja, also die ist schon auch sehr, ist viel zu Blut und so, ne? Naja, es sind halt Wikinger, die rauben und morden und alles. Brandschatzen auch viel. Ich habe auch gar nicht vorher so drüber nachgedacht, dass Wikinger Sklaven hatten. Ja, haben wir da gelernt. Haben wir, ja, ich wusste das nicht, also... Ich bin vielleicht einfach sehr ungebildet, aber mir war das, und ich war schon mal in Heiterbo und trotzdem war mir... So. Das ist eine gute Frage eigentlich. Steht da was darüber? Ich habe die Ausstellung leider nicht auswendig gelernt, weil ich auch jedes Jahr, also immer wenn wir da sind, ich immer wieder viel zu begeistert davon, mit wem in der Welt die alles Handel getrieben haben und was für Sachen man einfach in Heiterbo im Hafenbecken, im ehemaligen Wikinger Hafenbecken gefunden hat, was einfach bei denen über Bord gefallen ist oder wo mein Schiff gesunken ist. Glasscherben aus Fernost oder was weiß ich, keine Ahnung, wo sie die her haben. Aber also man kann nachweisen, dass sie buchstäblich von Heiterbu in der Nähe von Schleswig aus und der Schlei Handel mit der ganzen Welt getrieben haben. Das finde ich total faszinierend. So, und da deswegen habe ich, also ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ob da vielleicht auch Sklavenhandel irgendwie ein Thema war. Ja, ich glaube, dass manchmal vielleicht sogar man generell nicht ganz so auf dem Schirm hat, zu wie viel Zeiten und an wie vielen Orten es eigentlich Sklaverei gab, weil ja. Man der in erster Linie an die Sklaverei in Nordamerika denkt, wenn man das hört, oder? Also wenn ich Sklaven höre, dann denkt man, also ich denke dann als erstes daran. Ja. Ja, und nicht an alle anderen Zivilisationen oder wie auch immer in der Geschichte, wo es auch noch Sklaven gab. Genau, das ist... Vielleicht dann auch wirklich an die Pyramiden würde man noch denken, also an Ägypten. Aber gerade da waren es ja keine Sklaven, die Leute sind ja bezahlt worden, das waren normale Arbeiter. Da das ist einfach so ein Mythos? Ja. Und ich bin voll drauf reingefallen? Ja, komplett. Oh, ich bin also es gibt nicht, tatsächlich so du hast richtig, das bestimmt in einem Podcast gehört. Ja, ne? Im Mummies and Magic Podcast, von dem ich ja auch schon mal erzählt habe. Ja, ich weiß, Mumien und immer, Magie. Ja, immer wenn du das sagst, muss ich immer wieder neu in meinem Kopf quasi kalibrieren, dass es um Mumien und nicht um Mütter geht, wenn du Mummies and Magic sagst. Ja. Ich finde aber Mummies und Magic fände ich auch einen schönen Podcast, so. Wo Mütter einfach so ihre Zaubertricks vorführen. Ihre Zaubertricks, was? Ja. Okay. Ihre Lifehacks. So. Muttis und Magie. Ich greife in die Winsel. Tada! Kaninchen. Was? Nee, ich meine schon so. Ach komm, geh weg. Haben Mamis keine Zylinder, deswegen müssen sie was anderes benutzen. Oh. Was weiß ich denn? Ich kann nicht mehr. Was war denn noch los? Sonst war gar nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ich hatte einen Gottesdienst heute. Ach, verrückt. War schön? Ja, war schön. Na Mensch. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Arbeit interessiert dich gar nicht. Das muss ganz schön scheiße für dich sein, weil ich echt viel darüber rede. Ja, das machst du echt. Junge, redest du viel über die Arbeit. Ist bester Job einfach. Und du hast auch besten Job. Auch wenn jemand auf der Party gestern so meinte, nee, also Landeskorrespondent, das würde mich ja gar nicht reizen. Schon diese Aussage, das lässt mich gar nicht los. Weil ich denke, wenn man Journalist ist, müsste das einfach die beste, was gibt es dann Besseres, als über ein ganzes Bundesland berichten zu dürfen? Naja. Also, oder überhaupt Korrespondent zu sein. Also im konkreten Fall ging es ja um die Aussage, dass wir wollen die Person jetzt nicht Reporterleben outen. Im konkreten Fall eben dadurch darin besteht, dass man halt viel aktuelle Sachen macht, schnelle Produktionen hat, vom Tag für den Tag ein Thema kurz zusammenfassen, zack, zum nächsten Thema weitereilen, stündliche Berichterstattung von irgendwas. So, das hat ja auch seinen Reiz. Mochte ich ja auch total gerne. Ja. So. Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass die Karriere, die du gemacht hast, also bei dir kann man wirklich, bei mir ist einfach so, ich habe 3000 Jahre studiert und jetzt bin ich halt Pastorin fertig, das bin ich für den Rest meines Lebens. Bei dir kann man, wenn es gut läuft, bei dir kann man wirklich von der Karriere irgendwie sprechen. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass deine Karriere so, dass es so eine natürliche Entwicklung ist. Ja. Also vom Privatradio zum NDR, zum Deutschlandfunk, das ist irgendwie so ein Aufstieg und von Nachrichten, die irgendwie daraus bestehen, dass man Tickermeldungen abschreibt, über diese das Tagesgeschäft bis hin zu jetzt ja, längeren Formaten und ja. So. Ja. Ich finde das jetzt wertiger, was du jetzt machst, als was du vorher. Also nicht, dein Job vorher war ja auch cool und so, hat dir auch Spaß gemacht. Und vielleicht wirst du auch da wieder zurückgehen oder in irgend, also weiß mir auch alles nicht, aber nee, weiß trotzdem finde ich, das ist wie so eine logische Fortsetzung von, ja. Ja. Von dem, was du so gemacht hast. Oder? Ja, das kommt hin. Finde ich auch. Ich hatte eben noch irgendeine, was denn? Kann ich das erzählen? Vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob es diesen Bericht noch gibt, bei dieser Party, bei der wir waren, weil es ja eine ehemalige Kollegin von dir war und da waren ja mehrere auch so Nachrichtenleute und so. Und die eine habe ich dann gefragt, was sie so macht und dann hat sie auch erzählt, was so ihre Schwerpunkte sind und so. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie so Perlen hat, also so. Ja, ich fahre ja schon rüber. Weißt du, wenn du jetzt hier an der Stoßstange klebst, ne, löst sich mein Auto nicht in Luft auf. Wusstest du das? Ich fahre auch 80 und hier ist auch 80 fahren. Ja. So, aber Entschuldigung. Der Mensch wollte gerne 85. Weiter vorne 80 fahren. Ja, jetzt wird er vor mir. 82, ja. Glückwunsch. Richtig, also nee, das bringt ihn weiter, auch so, auch im Leben. Menschlich. So, auf jeden Fall musste nicht rausschneiden, ist dazu. That's life. Habe ich sie gefragt, ob sie so Perlen hat, also so von den Dingen, über die sie berichtet hat, was ihr vielleicht besonders gut gefallen hat oder so. Weißt du, so Perlen halt. Ja. Und dann hat sie erzählt, dass sie einen Bericht gemacht hat über so Alpakas, die mit so in Pflegeheime gebracht werden. So. Toll. So ein Altenheim oder Demenzstation oder so. Und wo die dann einfach, also sowieso Therapie-Alpakas. Ja. Und die dann so die alten Leute so besuchen. Großartig. Das fand ich so cool. Und da habe ich gelernt jetzt von ihr, dass erstens diese Alpakas eine dreijährige Ausbildung hinter sich haben. Und dass die stubenrein sind einfach. Okay. Ich wusste nicht, dass ein Alpaka stubenrein sein kann. Nee. Die sagen Bescheid, wenn die mal müssen. Ja. Und dann gehen die raus. Cool. Ich meine, ja gut, warum nicht? Na, warum soll ja, ich nicht? Klar. Aber irgendwie, wenn man mich jetzt so gefragt hätte, was glaubst du, kann ein Alpaka stubenrein werden? Hätte ich erstmal so gedacht, so, nee, glaube ich nicht. Ja. Ja. Das fand ich irgendwie coole Story. Ja. Sehr gut. Also ihr Journalisten und Reporter, ihr dürft schon tolle Sachen machen manchmal und erleben und davon erzählen, ne? Ja, das stimmt. Und das ist auch was, das ich an dem Beruf sehr mag. Was magst du nicht so an dem Beruf? Ist nicht, dass ihm nichts einfällt. Er fragt sich gerade, was davon der Podcast sein würde. Ach, naja, manchmal, also natürlich kann man irgendwie sagen, Arbeitszeiten sind scheiße. So, es gibt halt, ne, hatte ich jetzt gerade in der Vergangenheit, diese Woche wieder, dass ich eben morgens um 6.30 Uhr ein Kollegengespräch hatte. Und dann muss man natürlich wach orientiert und im Idealfall auch bei Stimme sein. Entsprechend früh muss man dann aufstehen und dann ist er häufig, interessiert das ja den Rest der Welt nicht, dass man schon sehr früh gearbeitet hat und dann kommen halt immer noch Sachen von, wolltest du nicht hier rausfahren? Ich wollte nach Dampf weiter. Ach so, ja, schön. Das ist ja auch gut. Aber da. Wenn du darauf bestehst, dann biegen wir halt nicht zum Riesebü nach Hause. Mein Gott. Und dann, also, dann hast du halt relativ zügig irgendwie 10, 12 Stunden auf der Uhr und ja, das ist natürlich schwierig. Jetzt heute am Sonntag habe ich auch wieder gleich mehrere Interviews geführt zu unterschiedlichen Themenkomplexen, die alle irgendwie fertig werden müssen und die. Warte mal, meintest du gerade zu Themenkomplexen oder zu Themen? So komplexen Themen, also war das so ein Adjektiv im Nachsatz oder war das? Nee, das waren Themenkomplexe. Ah ja. Ja. Weil man könnte es auch anders hören, so zu unterschiedlichen Themen, komplexen Themen. Könnte man auch so verstehen. Ja, wahrscheinlich. Aber so war es nicht gemeint. War es nicht, ne? Nee. Danke. Also ja, ich habe heute am Sonntag auch wieder gearbeitet und Sonntagsarbeiten. Fahrt jetzt nach Trappenkamp und dann ja auch zu deinen Eltern wurde einfach dadurch angenehmer, dass du mitkommen konntest. Ja. Und dass der Termin das eben auch hergegeben hat. Wo du ja für 1,5 Stunden ungefähr gewartet hast auf deinen Interviewpartner. Ja. Für deinen 5 Minuten Hintern. Ja, das war sowieso klar, dass es nicht wahnsinnig lange dauern würde. Aber, also. Ist das manchmal frustrierend, dass du dann zum Beispiel sehr lange irgendwo hinfährst und das hin und her und bis man sich dann trifft und dann, ja. Und dann hat man ein Interview und dann redet man 5 Minuten miteinander, weil du ja auch im Zweifel weißt, du brauchst auch gar nicht mehr Material, weil du eh nur ein paar Minuten Beitrag machst. Oder ist das manchmal frustrierend oder ist das halt so der Job? Naja, das, natürlich ist das der Job, aber das wird gerade Timmendorfer Strand. 2,5 Stunden Fahrt durch einen Wintereinbruch, 2 Stunden Pressekonferenz, um einen O-Ton zu bekommen, der dann am Ende nicht gesendet worden ist und 2,5 Stunden wieder zurückfahren. Ach echt, ist gar nicht gesendet worden? Ja. Nichts davon? Nee. Ach also, ja, hast du ich habe da natürlich eine Menge gelernt und eine Menge Sachen mitgenommen, die für das Kollegengespräch dann am Ende wichtig waren. War dann... Aber die Ansage war dann doch, wenn der O-Ton jetzt keine Weltsensation enthält, können wir darauf verzichten. War der dann bestellt? Es war bestellt, ein Kollegengespräch eventuell mit O-Ton. Und dann hast du das Kollegengespräch auch nicht gemacht? Doch, das Kollegengespräch habe ich ja gerade erzählt. Das habe ich gemacht. Hast du das gerade erzählt? Ja. Hier im Podcast? Mhm, hast du davon erzählt? Gerade vor wenigen Minuten. Habe ich vergessen. Ja. Nee, du hast von einem Thema erzählt, aber ich wusste nicht, dass du erzählt hast, dass du ein Kollegengespräch darüber gemacht hast. Ach so, ja, das, ich habe... Ich bin aber auch zwischendurch mit Autofahren, also ich höre dir manchmal nicht so zu. Ich erwähnte vorhin, dass ich um 7:30 morgens ein Kollegengespräch hatte. Und das war... Das hast du gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es dieses Thema war, doch, aber okay. Insgesamt. Ja, so, das sind halt Sachen, die natürlich nerven, klar, und da gibt es dann, kann man dann auch sagen, so, das ist natürlich wirtschaftlich durch nichts... zu rechtfertigen. Natürlich hat sich das rein vom Wirtschaftlichen, von meiner Arbeitszeit, dass ich da im Prinzip einen kompletten Arbeitstag versenkt habe, um zu einem Termin zu fahren, bei dem dann am Ende nicht so wirklich was rauskam, sondern es waren halt irgendwie 3 Sätze, die ich mir auch hätte ergoogeln können oder wo ich mir auch eine Pressemitteilung hätte schicken lassen können. So, das kann man natürlich so argumentieren. Ich persönlich finde, dass es sich allein deswegen gelohnt hat, weil ich dieses Thema dann nochmal intensiver gehört habe. Und das nächste Mal. Es ist immer so, wenn man zu einem Vororttermin hinfährt, hat man nicht zwingend immer mehr Informationen über ein Thema, sondern diese Informationen liegen halt woanders auch noch rum, im Zweifelsfall im E-Mail-Postfach. So war es dann ja auch. Aber man kommt dann ja immer auch nochmal mit 1, 2 Themenideen zurück. So, und jetzt ist klar, dass sich da irgendwie Protest formen wird. Es wird da irgendwie Veranstaltungen oder sowas geben, an denen man das auch nochmal erzählen kann. Und dieses ganze Thema feste Fehmarn-Belt-Querung und die Hinterlandanbindung davon, das wird mich ja auch noch mehrere Jahre begleiten in Form von Berichterstattung, Verzögerung, Erhöhung der Baukosten, weiß der Schinder, was da alles kommt. Und allein dafür hat es sich halt gelohnt, dass ich dann mal da gewesen bin, um zu sagen, guten Tag, ich bin hier der Korrespondent und ich bearbeite dieses Thema. Ja, und irgendwie gehört es dann ja auch zum Korrespondenten-Dasein wahrscheinlich auch einfach dazu, auch mal im Land unterwegs zu sein, an Orten zu sein, Menschen zu sehen. Genau. Und nicht immer nur 1:1 mit Blick, wie das ausgewertet werden kann. Und ich denke mal, ein Stück weit kriegst du ja auch deswegen dieses Grundhonorar, oder? Oder ist das wirklich nur eine Fahrtkostenpauschale eigentlich? Naja, also ich kriege ein Honorar ausbezahlt, das sozusagen ein Vorschuss ist auf die Sachen, die ich fürs Programm mache. Das Geld wird also verrechnet mit den Honoraren. Hä, aber du kriegst... Ja, warte, ich bin noch nicht fertig. Ich wollte dich unterbrechen. Ja, aber warum unterbrichst du mich, während ich dich unterbreche? Unterbrochen werden. So, und dann darüber hinaus kriege ich eine Unkostenpauschale, die meine Reisekosten abdeckt und alle anderen Aufwendungen, die ich in dem Zusammenhang habe. Und wenn ich jetzt meine, ich muss irgendwie 4 Zeitungen abonnieren, dann kann ich das aus diesem Topf machen, ohne dass ich jetzt mit irgendjemandem Rücksprache halten muss. Ich muss auch meine Reisekosten mit niemandem abrechnen. Aber alles, was am Ende übrig bleibt von dieser Unkostenpauschale, das ist natürlich ein zusätzliches Honorar, das ich auch versteuern muss. Aber nur das, was übrig bleibt. Ja, klar, für das andere habe ich ja Ausgabenbelege. Boah, das heißt, aber du musst für jeden Monat dann für die Steuererklärung gucken von diesen Festdings, wie viel da übrig geblieben ist. Genau. Genau. Also ich schreibe das für meinen Buchhalter auf. Oh. So, ich kriege, das kann man ja sich vorstellen wie ein eigenes Konto sozusagen. So, da kommt eben, da ist jeden Monat ein, dieser Betrag drauf und von dem Konto buche ich dann, was weiß ich, die Reisekosten heute nach Trappenkamp, buche ich davon ab. Wer hat das mal gesagt, dass man diese mit dieser Steuererklärung auf dem Bierdeckel? Friedrich Merz. Nein, aus, von allen Menschen ausgerechnet. Ja. Okay. Okay, irgendwie, dass es so CDU, CSU aus der Richtung kam. War das wirklich Merz mit, ja, dem, mit diesem Bierdeckelspruch? Ja. Ja. Ja. Ja. Und da sind wir. Genau. Richtig. Auch übrigens, da sind wir, weil wir jetzt auch Risiko sind. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten und sollte. Und Friedrich Merz sollte ja von allem zurücktreten. Ja, das ist korrekt. Von, also alles. Und einfach. Der soll einfach, ja, ich weiß nicht, mit seinen Enkelkindern in den Wald spazieren gehen oder hat der Enkel sowas der machen. Wahrscheinlich. Das wird dem auch gut tun. Ja. Vielleicht irgendwas Handwerkliches oder Stricken lernen. Ja, was mit Holz finde ich gut. Sudoku machen. Ja. So schön. Würde ich dem auch wünschen, so. Das soll dem ja nicht schlecht gehen, aber könnte, also, weißt du, vielleicht, ja, sollte mehr so ein bisschen für sich sein. Bis das passiert. Oder bis eine weitere neue Folge Folge erscheint. Von diese Schatzfeinde Podcast. Ja. Dann alles Gute bis dahin. Auf Wiedersehen. Hören. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Audio. Tschüss.